dieser Terroristen. Glaubst du denn ein Polizist? So ein blasser grüner Knabe. Da fühle ich mich viel wohler, wenn ich meine Pumpgun habe. Ne Knabe für Susi, ne Bombe für Kalle, ne Pumpe für Hebi. Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle, Waffen für alle. Knabe für Susi,